Hier ist Radio Erft. Knox, Knox, Knox. Mit DJ Enrico Ostendorf. Bye. Radio Erft in the Mix. Der beste Musikmix nonstop mit DJ Enrico Ostendorf. Sleep at night. Help us sleep, believe it. Mehr Hits, nonstop gemixt. Radio Erft in the Mix mit DJ Enrico Ostendorf. I'm not afraid to die. nonstop gemixt. Radio Erft in the Mix mit DJ Enrico Ostendorf. Musik gemixt mit DJ Enrico Ostendorf. Du willst Markenqualität, aber keine Markenpreise bezahlen? Dann besser gleich zu Aldi, denn hier gibt's mehr Vielfalt für alle. Entdecke jetzt unser großes Markensortiment zum Original-Aldi-Preis. Zum Beispiel diese Woche Original-Wagner-Steinofen-Pizza statt 2,22 Euro für nur 1,44 Euro. Jetzt bei Aldi. Deceiving. never thought that you would be the one. I used to like redheads, but you got blonde hair. I used to like date nights, but you really don't care. I like black coffee, but you give me that cream. I used to make sweet love, but you make me scream. Ready for love. Thank you. DJ Enrico Ostendorf. Sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso, no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bambolea, porque mi vida yo la aprendí en mi vida así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la aprendí en mi vida así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la aprendí en mi vida así. Bambolea, bambolea. follón. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya caí. Gemixt. Radio Erft in the Mix mit DJ Enrico Ostendorf. Lifetime up. Gemixt. Radio F in the Mix mit DJ Enrico Ostendorf. Mit dem besten Mix. Radio F. Radio F. Wir sind für euch da.